Meine Zeit in dieser Galaxie ist beschränkt, ich bete weiter für das Paradies. Mein Ansehen steigt so wie mein Appetit. Meine Abwesenheit wäre reine Blasphemie. Auch wenn ich verschwinde, dieser Vers hier bleibt. Mein fünftes Album ist der Schritt in die Unsterblichkeit. Ich will keine Statue aus Gold. Es reicht, wenn man mir sagt, mein Vater war stolz. Von der Sandkastenzeit bis zum Mann seines weit. Mit 26 bin ich langsam bereit. Ich kralle meine Beute, ich bin krank. Gib mir ein Stift und Blatt Papier, ich male den Teufel an die Wand. Ich hab zwar rosarote Augen, aber bring dafür einen sechsstelligen Monatslohn nach Hause. Ich bin sowas von betrunken, verstrahlt, aber Hauptsache die Rolex ist am Funkeln. Der Instinkt eines Kingpins mit Bling Bling, ich war weit entfernt davon. Jeden Abend in schweren Tagen mit leerem Magen, ich zeig woher ich komm. Damals hab ich Neider ernst genommen, aber heute seh ich keine mehr davon. Hab mit der Mucke meinen Traum erfüllt und mich festgebissen, den steilen Berg erklommen. Hab kein gechilltes Leben, doch wer dem Bild die Knete? Das liegt an meinem Fersen, wie die Achillessehne. Fall in ein Bett aus Schnee, eine Tonne Weiß. Um dich in Schatten zu stellen, brauch ich keinen Sonnenschein. Omnipräsent, es wird nie wieder ein Kombi gelenkt. Dieses Talent hat Gott mir geschenkt. Das ganze Land hört zu, wenn meine Stimme tobt. Das hier ist zeitlos, wie die vierte Dimension. Ich rap und meine Strophe brennt. Ich hab mich erst jetzt auf meinen Thron gesetzt. Ghetto Aristoteles. Also wer will noch mein Leben kritisieren? Ich geh auf eins in drei Ländern, Alter, wen interessiert's?